Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist wieder der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günter Jansen und bis 3 Uhr bleibt unser Thema New Order, die ersten 25 Jahre. Es geht um ihre lange Geschichte aus den Überresten von Joy Division nach dem Selbstmord Ian Curtis im Mai 1980. Da sind die unsicheren Anfänge, dann der plötzliche Erfolg der Blue Monday Maxi 1983, die Entdeckung neuer Technologie, die neue Clubkultur. Im wahrsten Sinne sind sie doch Miteigentümer des bekanntesten Clubs in England, Hacienda in Manchester. Diese 2 Soundcheck-Stunden können nur komprimiert darstellen, wie sich die New Order-Musik in all den Jahren verändert hat, beziehungsweise wo sie gleich geblieben ist im ewigen Spannungsfeld zwischen Song und Track, zwischen Club, gleich tanzen und einfach nur Stück hören. Auch zu Hause auf dem Sofa. Und auf ihrem Weg sind wir immer noch in den 80ern. Eben Broken Promise, jetzt Run. Where you don't what you've got to do. You work your way to the top of the world, then you break your life in two. What's the use in complaining when you've got what you don't need? Über Bands wie New Order, die schon so lange im Geschäft sind, kann man eine Menge lesen. In Büchern, Magazinen, Sammelbänden, im Internet. Es kommen da Unmengen an Seiten zusammen, in Informationen. Bei solch einer Sendung wie Soundcheck entscheide ich mich immer mehr für die Musik, so interessant die Aspekte der New Order-Geschichte auch im Einzelnen sein mögen. Die finanziellen, sozusagen die zwischenmenschlichen innerhalb der Band, private Probleme Einzelner, das Leben unterwegs auf Tour und auch wieder Todesfälle. Zum Beispiel der ihres Managers Rob Gretton im Mai 1999. Im Alter von 46 Jahren starb er nach einem Herzinfarkt. Oder 10 Jahre vorher, Juli 1989, da starb eine 16-jährige Besucherin des Hacienda-Clubs nach der Einnahme einer Ecstasy-Pille. Danach stand der Club eigentlich immer unter Beobachtung. Es lief geschäftlich auch insgesamt nicht mehr so gut. Am Ende hat New Order wieder Verlust gemacht als Miteigentümer. Und Tony Wilson, Labelchef von Factory, musste seine beiden Zugpferde New Order und Happy Mondays schließlich an die Industrie, sprich in diesem Fall London Records, verkaufen. Aber die Musik ging immer weiter. Thank you. Well, some of the crowd are on the pitch. Das war die einzige Nummer 1 Single in England von New Order 1990. Es war der offizielle Song der englischen Nationalmannschaft zur Fußball-WM in Italien. New Order zusammen mit einigen Fußballern, John Barnes, rappt im Mittelteil. Dazu singen im Chor noch Peter Beardsley, Paul Gascoigne, Steve McMahon, Chris Waddle und Des Walker. Das Ganze hieß World in Motion von England New Order und gilt als eine der besten Fußball-Singles aller Zeiten, wenn es nicht sogar die beste ist. Zu der Zeit driftete die Band schon etwas auseinander. In der ersten Stunde haben wir bereits Electronic gehört. Das Projekt von Sänger und Gitarrist Bernard Sumner zusammen mit Johnny Marr, ehemals Gitarrist und Stückeschreiber bei den Smiths. Aber auch die anderen betrieben in den 90er Jahren ihre eigenen Projekte. Bassist Peter Hook, zunächst mit Revenge und später auch noch Monaco. Aber ich spiele gleich Revenge mit Big Ben, das doch sehr nach New Order klingt. Peter Hook singt auch. Danach dann Stephen Morris und Gillian Gilbert als The Other Two. Hier durfte Gilbert auch mal als Sängerin ran auf ihrem Album The Other Two and You und dem Lied Selfish. Aber zuerst Revenge aus dem Album One True Passion. Revenge und The Other Two, nach den Ausflügen mit Projekten einzelner New Order-Mitglieder, jetzt wieder zur Hauptband. 1993 erschien mit Republic ein neues New Order-Album, ein sehr pop-orientiertes, mit insgesamt 4 Singles, die damals auch oft im Radio liefen und nicht nur, wie früher meist, in langem Maxi-Format in den Clubs. Und das Regret gleich war sogar ein richtig kleiner Hit in den USA. Das war und ist eigentlich nicht New Order Land, die immer mehr in Großbritannien und Europa erfolgreich waren und sind. Hier also Regret mit einem, wie ich finde, klasse Anfang. Have a conversation on the telephone. Wake up. is not true. Look at me, I'm not you. I would like a place I could call my own. Have a conversation on the telephone. Wake up every day and I would be a star. I would not complain on my wounded heart. I was a short fuse, burning all the time. You were a complete stranger. Thank you. zwei Stücke aus dem New Order Album Republic, und zwar Regret und eben Ruined in a Day. Das letzte Live-Konzert im Zusammenhang mit diesem Album war auf dem Reading Festival am 29. August 1993, und dann war erstmal Schluss, jahrelang. Keine neue Platten, jeder machte sein eigenes Ding. Erst am 16. Juli 1998 trat New Order erneut live auf im heimischen Manchester im Apollo. Im Programm sogar mehrere alte Joy Division Stücke, die sie früher als New Order selten gespielt hatten. Und schließlich gab es auch ein neues New Order Album, das Comeback-Album Get Ready von 2001. New Order waren plötzlich wieder da, so als wenn sie niemals weg gewesen wären. Ich spiele aber nicht die beiden bekanntesten Lieder daraus, Crystal und 60 Miles per Hour, sondern Run Wild, ein einfaches Lied, gar nicht Disco. Open hearts, empty spaces, dusty roads to distant places. But all the time when I'm alone, I think of you and how you've grown. Far and wide, sweet and simple, Jehovah that I've been sinful. But if Jesus comes to take your hand, I won't let go, I won't let go. Which book to read, unless paper sows the seed. You're the kind of person that I always wanted to be with. Well, you're really cool, and you always say the right things to me. But now I'll tell you something, for my heart beats for you deep inside. You'll never be a burden, and my love for you will never die, never die, never die, never die, never die, never die. If Jesus comes to take your hand, I won't let go, I won't let go. If Jesus comes to take your hand, you go. with mountains, lakes, and the human race. And this is where I wanna be, and this is what I wanna do. Just give me one more day, give me another night, just another night. I need a second chance, this time I'll get it right, this time I'll get it right. I'll say it one last time, gotta let you know, I'm gonna let you know. I've gotta change your mind, change your mind. I'll never let you go. Das war jetzt die erste Single Crafty aus dem letzten New Order Album Waiting for the Siren's Call. New Order 2005, inzwischen ist Gillian Gilbert nicht mehr in der Band. Sie kümmert sich zu Hause in Manchester um die Tochter, während Ehemann Stephen Morris weiterhin Schlagzeug spielt. Peter Hook ist immer noch der Bassist, Bernard Sumner singt und spielt Gitarre, alle drei Ende 40. Aber immer noch mit Würde und Begeisterung dabei. Im nächsten Jahr soll schon das nächste neue New Order Album erscheinen. Den Platz von Gillian Gilbert an den Keyboards hat seit 4 Jahren Phil Cunningham eingenommen. Mit 29 Jahren der Jüngste. Er war vorher mal Gitarrist und Keyboarder bei der Band Marian. Der Labelchef von Factory, Tony Wilson, hat mal gesagt, wieso es New Order nach all den Jahren immer noch gibt. Der Grund dafür, dass New Order zusammenbleiben und weitermachen, ist der, dass sie noch nie eine richtig schlechte Platte gemacht haben. Vielleicht sind die neuen Sachen nicht mehr ganz so aufregend anders wie früher mal, aber mit New Order und Joy Division vorher sind sie eh schon in den Geschichtsbüchern der populären Musik. Respekt, sagt Günther Jansen, bis zum Ende noch ein bisschen aus Thieves Like Us, über 20 Jahre zurück. Ich wünsche eine gute Nacht. Pouring rain. Oh, it's karma. Yes, it's karma. Oh, it's karma. And it belongs to us. Oh, it dies so quickly. It grows so slowly. But when it dies for good. It's for love. We'll inside home, it's the best. Love is the cure for every evil. Love is the air that supports the eagle. It's called love. And it's so uncool. It's called love. And somehow it's become unmentionable. It's called love. Deutschlandfunk.